Dialog 2. A. Hören Sie genau zu. Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Ich bin aus Berlin. Und welche Sprachen sprechen Sie noch? Türkisch und Englisch. Und woher kommen Sie? Aus der Schweiz. Bei uns spricht man Französisch, Italienisch, Deutsch und Rätoromanisch. Wie bitte? Räto... was? Rätoromanisch. Das ist ein bisschen wie Latein.